Wanderstabkästchen, Herzschrittmacher, mechanischer Fetisch am Körper zu tragen, um so, rückgekoppelt ans akustische Zaumzeug, sich hinüberzuraffen, im Einklang zu gehen, ein Spazieren hören im Schneckenhaustempo, bis auf weiteres gleichlaufschwankend im Lauschen flanieren oder mehr noch, sich synchronisierend rundherum pflegeln, ein Destabilisieren von Welt zur Kulisse und kein Draußen im Draußen zu hören weit und breit, vielmehr zum Schweigen gebrachte, verstummfilmte Geräuschfratze in Farbe, in Gänze. Später, mein Tonkopf bandagiert es in Bandbreite, ein Überholen, Überhören zebrastreifender Rhythmen, ansonsten ein »Ich bin hier drin und gebe den Ton an« veräußernd. Oder Lauschläufer am lautesten, dezibellende Hunde im Park und dahinter, in einiger Entfernung, schimmern Straßenbahnen kaum grüßend durchs Gebüsch, nach präparierten Blättern klingend. Leerlaufend, aus dem Trott geraten, aus dem Takt trotten, sich verlaufen oder verlauten als Klangspeicher, Körperpartikel und Straßennamen summen und sammeln, zum Singsang verspinnen, Melodien verzeichnen, ein Seufzen, Vernetzung und widerhallender Buchstabensaum. Sich in Bildern verlieren, wo für den Augenblick Liedschlag, vibrierende Blumen oder nur mehr leise erlahmende Knospen sich unterm wiegenden Grün zu bunten Streifen formieren, verklingen und plötzlich Haarspalterei, wie erschreckt auffahren, zusammenzucken, ein von Passanten Pauken gestreiftes Erschauern passieren, auf Ohrmuschelfaden, mitten im Traumwalzer, unter Bäumen, beim Vogelstimmenfang.